Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die Blood Red Shoes aus Brighton im Süden Englands. Laura Mary Carter, Gesang und Gitarre und Steve Nansel, Gesang und Schlagzeug. Seit 2004 machen die beiden gemeinsam Musik als gleichberechtigtes Duo, das schon immer für ein anderes Rockversprechen stand. Steve Nansel, der heute mit Anfang 30 noch aussieht wie ein Teenager, und Laura Mary Carter mit ihren breitbeinigen Gitarrenposen. Album um Album, Tour um Tour haben sich die Blood Red Shoes seit Bandgründung ein immer größer werdendes Publikum erspielt. Ja, bis es dann nicht mehr weiterging. 2014 war das, nach dem vierten Album, da war die Luft raus. Jetzt sind sie wieder da mit dem neuen Album Get Tragic. Aber erstmal ein kleiner Blick zurück. Was genau war denn da passiert, als die beiden 2014 im Streit auseinandergingen? I think they call it burnout. Ich glaube, man nennt es Burnout. Yeah, I think we've just been touring non-stop since we were. Ja, wir waren einfach non-stop auf Tour, seitdem wir Teenager waren. Wir haben dieses vierte Album aufgenommen, sind auf Tour gegangen und dann gab es ein paar Dinge, die uns frustriert haben. Am Ende haben wir uns gegenseitig frustriert. And then we got frustrated with each other. Yeah, that's true. Ja, das stimmt. Wenn etwas schiefläuft im Leben, tendiert man dazu, es an den Menschen auszulassen, die einem am nächsten sind. Und das waren in dem Fall eben wir zwei. Also sind sie auf Abstand voneinander gegangen. Laura Mary Carter, sie sind nach Los Angeles gegangen und sie, Steve Nansel, blieben in Brighton. Basically, yes. Ja, wir haben immer schon in anderen Städten gewohnt. Ich in London, Steve in Brighton. Aber ich hatte den Entschluss gefasst, für ein paar Monate ganz woanders hinzugehen, mit niemandem zu sprechen. Dann bin ich in Los Angeles gelandet, weil ich davon ausging, da auch Musik machen zu können. Und das haben sie ja auch. Und sie sind geblieben. Sie leben immer noch in Los Angeles. Yeah, I lost Laura to America. Ja, ich habe Laura an Amerika verloren. Then I genau, ich bin da geblieben. And then I came back and found you. Und dann bin ich gekommen und habe dich gefunden. In der Zeit des Alleinseins, was haben sie getan, um wieder Kraft zu tanken? Back energy. For me personally, I played with other people. Ich habe mit anderen Leuten Musik gemacht und dadurch habe ich unser Projekt, die Blood Red Shoes, wertschätzen gelernt. Ich bin so sehr daran gewöhnt, mit Steve zu spielen. Wir kennen uns so gut, wir können ganz instinktiv zusammenarbeiten. Als ich mit anderen Musikern gespielt habe, habe ich verstanden, dass man nicht immer einen Draht zueinander findet. Difficult that is sometimes and how you don't always click with everyone. That's the nicest thing you ever said to me. So nett warst du noch nie zu mir. Yeah, I think we both did that. We both kept doing music. Wir beide haben weiter Musik gemacht. Mm-hmm. Nur eben nicht zusammen. Laura hat mehr gejammt und Songs geschrieben und mich hat schon immer die Arbeit im Studio gereizt. Also bin ich mehr in diese Richtung gegangen, habe andere Bands produziert. Am Ende waren wir beide bei ganz neuen Stilen angekommen. And also what it meant was we both ended up gravitating towards quite different music. Ja, ich habe gelesen, dass Sie, Laura Mary Carter, Songs für Rihanna geschrieben haben. Stimmt das? Yeah, that's right. Und was für Songs, was hat sie gesagt? It was for her last album that came out and it was collaboration with this DJ. Es war für ihr letztes Album, eine Kollaboration mit einem DJ. Mein Job war es, eine Melodie und einen Text zu finden. Das für jemanden wie Rihanna zu tun, ist eine totale Herausforderung. Man muss da erstmal den richtigen Vibe finden. Gute Pop-Songs sind echt schwer, aber ich habe daraus gelernt. Es hat unserem neuen Album geholfen. But also helps with our new record, like things like that. Yeah, totally did. You know, what did you und was konnten Sie von Rihanna lernen? Just basically how to sing differently. Im Grunde habe ich gelernt, anders zu singen, Lyrics zu schreiben, mit denen auch andere Leute etwas anfangen können. Relatable, that aren't kind of. Die weniger vage sind, die weniger poetisch sind. Manchmal schaut man ja zurück auf das, was man gemacht hat und denkt, gar nicht mal so gut. Man versteckt sich nur hinter seinen Worten. Im Pop kann man das nicht so gut. And you can't do that in pop music as much. Yeah, it was, you know. In Eye to Eye, deine Phrasierung, deine Art zu singen, das ist neu. Das ist fast ein bisschen R&B. Das fand ich super, weil es etwas anderes war als sonst. Ich weiß nicht, ob das auch passiert wäre, wenn du nicht mit diesen Stilen herum experimentiert hättest. Yeah, totally. Diese banale Trennung ist ja schon tragisch an sich. Aber es war dann der Umgang damit, der zu dem Titel des Albums geführt hat, Get Tragic. Get Tragic. Yeah, it was the phrase was a lot of things. It was about. Ja, der Titel hat viele Bedeutungen. Als die Dinge anfingen, aus dem Ruder zu laufen, haben wir am Anfang noch dagegen gesteuert. Aber das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Wir haben fast alle Leute gefeuert, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Dann haben wir unseren Plattenvertrag nicht verlängert. Dann haben wir neue Leute engagiert, die schlimmer waren als alles andere. So ging es weiter, bis wir dachten, meine Güte, wir sind echt tragisch. Und irgendwann hat Laura mich dann angerufen und gesagt, komm nach L.A., hier ist alles anders. Super viele kreative Leute, hier können wir ein paar Songs schreiben. Also bin ich rübergeflogen. Und die Phrase Get Tragic, es gibt diese total tolle und kreative Seite an L.A., aber dann gibt es auch das andere L.A., die Leute mit missglückten Schönheitsoperationen und den pinken Pudeln, die glauben, sie sind Gottes Geschenk an die Welt. Und wenn wir solche Leute gesehen haben, dachten wir, oh, wie tragisch. Und dann, dritte Erklärung, ist uns aufgefallen, dass wir ja auch tragisch sind, dem Klischee einer englischen Band entsprechend, die in die USA geht, um sich selbst zu finden. Aber es ist eben die Wahrheit. So war es. Und mit der Namensgebung wollen wir das auch annehmen. Das ist also halb witzig gemeint, halb ernst. It's kind of half joke, half about self-acceptance. But how did you get Und wie genau haben Sie dann wieder zusammengefunden? Slowly. Yeah, slow process. Langsam. Als es mit anderen Leuten nicht geklappt hat, da haben wir uns entschlossen, es wieder gemeinsam zu versuchen. Dann hieß es wieder, Steven und ich gegen den Rest der Welt. So war es eigentlich immer. Wir dachten uns, wenn jemand die Band kaputt macht, dann wir. Nicht jemand von außen, der uns fertig machen will. The band, it's because we want to do it, not because other people are trying to destroy our band or make things difficult for us. Okay. Reden wir über den Sound des neuen Albums. Ich höre viele Overdubs, mehr elektronische Spielereien als je zuvor, sogar Keyboards. Was war die Soundidee? Yep. So, what was the idea? I think it was to just. Ich glaube, es ging uns darum, ein richtiges Bandalbum aufzunehmen. Nur, dass wir alles darauf zu zweit gespielt haben. Wir wollten uns nicht beschränken. Das mit den elektronischen Instrumenten kam von mir. Als wir getrennt waren, habe ich mich intensiv mit Hip-Hop und elektronischer Musik beschäftigt. Ich wollte einfach mal was Frisches, Neues ausprobieren. Also habe ich angefangen, mit Loops und Synthesizern zu arbeiten. Es hat eine Weile gedauert, bis wir eine Vorstellung hatten, wie wir das unterbringen sollten, aber unser Produzent Nick Launay hat uns da stark unterstützt. Als wir uns vor 10 Jahren zum ersten Mal getroffen haben, sagten Sie, Laura Mary Carter, dass Sie viele E-Mails kriegen. Leute, die Ihnen schreiben, dass Sie nicht spielen können, die Sie fragen, warum Sie sich wie ein Mann verhalten, warum Sie kein hübsches Mädchen in einem Kleid sein wollen. Ist das jetzt besser geworden? Vielleicht hat es sich jetzt, 10 Jahre später, auch verschlimmert durch Social Media. Diese bescheuerten Nachrichten kriegst du immer noch. Ja, was sich geändert hat, heute findet man viel leichter Gehör, wenn man über dieses Thema sprechen möchte. Als ich das früher versuchte, aber hat man mir gesagt, ich soll nicht so einen Aufstand machen. Das ist noch gar nicht so lange her. Heute ist das Sprechen darüber viel akzeptierter. It's just a bit more spoken about and it's like come up again as like a Beyoncé hat das Wort Feminismus in großen Lettern auf ihre Bühne gestellt. Wenn man jetzt darüber sprechen kann, hat es schon fast etwas mit einer Mode zu tun. Zurückkommend auf Ihre Frage, ich bin heute auch viel selbstbewusster als früher. Als wir angefangen haben mit der Band, wusste ich ja gar nicht richtig, wie man Gitarre spielt. Das habe ich mir selbst beigebracht. Das machst du immer noch. Das Selbstbewusstsein beim Spielen tut jedenfalls gut. Und Steven, du konntest auch kein Schlagzeug spielen. You know, Steve, you didn't play drums either. No, I mean, we both learned how to play by playing together. With each other. Nein, das haben wir erst gemeinsam gelernt. Yeah. Ja, aber sie hat wohl niemand kritisiert, Steven Ansel, oder? Nobody says that. Nein, das kam nie vor. Das passiert Männern in der Musik einfach nicht. That's not something that happens to men in music. Yeah, it's funny, isn't it? I mean, we make a joke of it. It is actually. Mittlerweile machen wir uns drüber lustig. Wenn wir ein neues Video hochladen, wissen wir schon vorher, dass die Leute Lauras Look kommentieren werden und dass es bei mir darum gehen wird, wie ich Drums spiele. Aber was Laura eigentlich will, ist jemand, der sie als Gitarristin ernst nimmt. Und alles, wonach ich mich sehne, ist jemand, der mir sagt, dass ich hübsch bin.